Aufgabe 3a. Innsbruck. Hallo Tobias, wie geht's? Danke, gut. Es ist alles okay. Und bei dir? Bei mir ist alles klar. Du, ich muss dich was fragen. Ich fahre ja in 2 Wochen mit Alice nach Innsbruck für ein paar Tage. Super, das ist ja eine Überraschung. Da müssen wir uns treffen und ich kann Alice kennenlernen. Na klar, das machen wir. Und dann brauche ich noch ein paar Tipps. Was können wir denn in der Stadt so machen? Ja, mach doch zuerst einen Bummel durch die Altstadt. Die ist nicht groß. Und da könnt ihr auch gleich den Dom besichtigen. Und dann macht ihr eine Pause und geht in ein Café. Zum Beispiel ins Café Zentral. Und dann müsst ihr auch das Volkskunstmuseum besuchen. Das finde ich richtig schön. Und dann möchten wir natürlich auch typisches Essen probieren. Dann geht doch ins Weiße Rössl. Da kann man gut Tiroler Spezialitäten essen. Knödel, Kröstel, Spatzeln. Weißt du was? Da gehen wir zusammen hin. Ich merke mir das nie. Gibt es sonst noch was? Ja, natürlich. Ihr müsst auf den Berg Isel fahren und die Sprungschanze ansehen. Die ist super. Von Zaha Hadid. Und wir möchten auch ein bisschen einkaufen. Im Zentrum kann man gut shoppen. In der Maria-Theresien-Straße. Gibt es auch Stadtführungen? Natürlich. Ihr könnt auch eine Stadtführung mitmachen. Weißt du was? Ich schreibe dir eine Mail mit ein paar Tipps und ein paar Links dazu. Dann könnt ihr auswählen. Ja, das ist prima. Danke. Das mache ich doch gern. Und wir sehen uns in 2 Wochen. Ja, danke. Ich rufe dich noch an. Tschüss. Ciao.